Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. David und Robin sitzen hier und lästern vor sich hin. Ja, wir lästern heute über unter anderem Open Mind, nicht direkt über ihn, sondern über YouTube, die seinen Kanal gelöscht haben. Falls ihr nicht wisst, wer das ist und worum es eigentlich geht, erklären wir es euch. Außerdem über den Tod von Avicii. Ja, wir lästern über den Tod selbst. Mit dem haben wir ein ordentliches Hühnchen zu rupfen. Und über Gott, beziehungsweise über Jana. Ja. Die hat nämlich einen YouTube-Channel, mit J. Das ist Jesus und Gott in einem. Ja, wo sie mit ihm kommuniziert. Ja, und noch ein paar andere Themen. Ja, eine Influencer-Kampagne, wo genau. Sich jemand dumm angestellt hat. Ganz viele spannende Themen diese Woche. Genau, wir wollen, wie immer, ganz am Anfang gibt es das Update, wo wir nochmal über Themen sprechen, die beim letzten Mal angesprochen wurden. Ja, wir wurden nämlich wieder gerügt vom Presserat. Ja, der Presserat in Form von irgendwelchen Leuten auf Twitter. In dem Fall, es ist immer interessant zu hören oder zu sehen, wer unseren Podcast so hört und dass wir mit unserem Geläster tatsächlich die Leute erreichen, über die wir lästern. Ja. Diesmal unter anderem, wir hatten letzte Woche ganz am Ende, falls es nicht alle durchgehört haben, die GameStar kritisiert dafür, dass sie ein Review veröffentlicht haben zu God of War, das jetzt nicht ganz so gut recherchiert war. Und im Zuge dessen haben wir auch nicht gut recherchiert. Ich hatte das irgendwie am Rande mitbekommen, ich habe das dann kurz mit eingeworfen, dass man deinen Kommentar nicht mehr gefunden hat, dass der eventuell gelöscht wurde oder sowas. Das stimmt nicht, haben wir aber in dem Podcast eigentlich auch gesagt. Wir haben gesagt, es kann auch sein, dass der einfach ganz unten liegt und wir haben jetzt gerade nicht runtergescrollt. Wir sagten beide das, also du sagtest, du hast mal kurz geguckt, ich sagte, ich habe gar nicht erst geschaut. Das Thema kam halt auf. Hatte jemand getweetet und dann haben wir halt darauf reagiert. Aber es war tatsächlich, also der Kommentar ist auch immer noch da. Deswegen ändert auch nicht wirklich was an der Kritik, an der Sache. Ist natürlich trotzdem eine falsche Info. Ist irgendwie ein bisschen komisch, dann auf eine Kritik zu reagieren mit, ihr habt aber auch nicht recherchiert, aber nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich dann richtigstellen. Der Kommentar ist also noch da. Und dasselbe war jetzt bei Ogus oder Os. Os, genau, von Waititi. Wir hatten nämlich letzte Woche über Yplay geredet, das war ein Gaming-Kanal von Waititi. Und hatten gesagt, dass das ein Mediakraft-Kanal war. Und er hätte gerne korrigiert, dass das eben nicht so ist. Sondern es war sein Kanal, den er konzipiert hat, weil er Bock drauf hatte. Genau. Er war natürlich trotzdem bei Mediakraft im Netzwerk. Und Mediakraft ist auch an der Produktionsfirma beteiligt gewesen, die den umgesetzt hat. Ich war ja da und habe moderiert für Yplay. Denn wie wir ja gesagt haben, waren Yplay genau 2,5 Minuten bei diesem Kanal aktiv und haben sich ansonsten den Content von anderen Leuten erstellen lassen. Und das Büro von, also da, wo das produziert wurde, war im Hauptquartier. Ja, weil das liegt ja natürlich daran, dass es auch eine Kultframe-Produktion war und Kultframe ist eben eine Tochtergesellschaft von sowohl Waititi als auch Mediakraft gewesen. Also man kann es als Wording, kann man sagen, so, okay, es war dann vielleicht eben kein Mediakraft-Kanal, aber auch das ändert jetzt nicht viel daran. Ich glaube, was er richtig stellen wollte, und da hat er ja auch recht mit, ist, dass es so ein bisschen so rüberkam, als hätte Mediakraft diese Idee konzipiert und quasi ihnen vorgesetzt, dass sie das irgendwie machen müssen, und das ist falsch. Also sie haben das selber machen wollen. Tatsächlich finde ich es dann aber noch schlechter. Also wenn das wirklich ihre Idee war und ihr komplett ihr Ding umgesetzt, dann finde ich es tatsächlich noch ein bisschen bitterer, dass dann wirklich kaum von ihnen zu sehen war. Also wie gesagt, wie muss das denn so sein? Ich finde, also wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, aber muss man einen Kanal, den man produziert oder wo man sein eigenes Branding draufpackt, wenn man das irgendwie Yplay nennt, wie Waititi, muss man dann auch Teil des Kanals sein? Ist das schlimm, wenn man das nicht ist? Also ich finde, bei Smosh, also Smosh Games, ich habe tatsächlich schon mal mit Smosh Games auch gedreht. Das ist ja einfach eine Produktion von Defy Media, die Smosh, also in einer anderen Form, sind aus zwei Firmen entstanden, die fusioniert sind. Eine dieser Firmen hat Smosh mal gekauft und hat die halt genutzt, um unter anderem Sachen wie Screen Junkies und so weiter und Honest Trailers, und das sind alles so Marken von einem Produktionsunternehmen, die halt diese Kanäle aufbauen und die halt auch einfach mit der Marke Smosh Games gegründet haben. Und die Leute, die das moderieren, das sind super Jungs, das ist super kompetent, das ist super unterhaltsam, was die machen. Und für mich als Zuschauer ist es mir völlig egal, ob Mosch da in den Videos vorkommt oder nicht, sondern ich finde es einfach unterhaltsam. Ja, aber also für mich ist das immer eine Sache der, was dahinter steckt, auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Also klar kann man sich auch einfach oberflächlich von dem unterhalten lassen, was einem geboten wird. Und das war ja auch trotzdem nicht schlecht, was Viaplay da zu bieten hatte. Zumindest nicht alles. Aber ich denke mir dann halt, wenn ich jetzt einen Kanal öffne, Behind Fortnite oder Behind / Fidget Spinner, und dann ja, gut, auf diesem Kanal. Der hieß ja nicht White Titty spielt, sondern der hieß White Play und es war von Anfang an klar sozusagen, was auf dem Kanal passiert. Ist das so? Also ja. Aber haben sie von Anfang an klar gemacht, dass ab der ersten Folge ja schon direkt andere Leute wie Izzy und so weiter mit Teil davon waren. Genau, ja, aber man kann ja dann mussten, also ich hätte da jetzt nicht vermutet, dass dann regelmäßig andere, also wenn bei Giga, bei denen ich ja damals noch war, wenn wir den Kanal gestartet hätten und dann wären dann plötzlich du und LeFloid für die nächsten 20 Folgen da gesessen. Du meinst und dann wie bei Nerdscope, wo wir beide dann da sitzen statt, also ich finde das, also bei Nerdscope ist es ja auch ähnlich. Ja, bei Nerdscope das war ein Team, das halt durchrotiert ist, wenn mal einer nicht da war und das ist ja auch, das ist eine okay. Ja gut, du hast schon recht, wir waren natürlich alle daran beteiligt, klar, aber lass uns nicht zu lange dran aufhalten. Vielleicht sind wir da einfach unterschiedlicher Meinung. Ich finde es nicht so cool, egal von wem es jetzt produziert ist, finde ich es immer schwierig, wenn so Projekte, wir werden nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, bei diesem Jana Highholder-Thema, Sachen, die eher wie eine Kampagne wirken, als ein Herzensprojekt. So, das ist für mich eher so ein Problem. Mhm. Aber um das nochmal ganz kurz zu sagen, weil in beiden Fällen, dass so beide, die uns da angeschrieben hatten, das so haben ausdrücken wollen, wie ihr habt nicht gut recherchiert. Dazu wollen wir mal ganz kurz sagen, natürlich nicht. Ja, also wie bei den Themen, über die wir reden, da belesen wir uns oder sind meistens schon informiert, aber wir sitzen hier und reden eine Stunde frei Schnauze ganz häufig. Und genau wie wenn, ihr kennt das, ihr sitzt in einer Bar, redet mit Freunden, auch da ist es so, dass ihr nicht jedes Argument dann direkt belegen könnt. Oder wir sagen ja häufig auch so, wie ist das, wie war das so? Manchmal sagen wir Dinge bestimmter, weil wir glauben, dass es so ist, aber es ist dann im Gespräch dann so entstanden. Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass wir das dann hinterher gerne auch richtig stellen. Ja. Aber Leute, die dann schreiben, ihr habt nicht richtig recherchiert, ja, natürlich nicht. Wie auch. Das ist also wir recherchieren natürlich schon bei manchen Themen, und bei unseren Überthemen recherchieren wir. Das Ding ist nur, also jetzt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nimmt. Wir sind da ja von einem anderen Thema zu diesem Thema gekommen. Genau, das fällt einem dann ein, man redet plötzlich drüber und dann kommen natürlich manchmal auch Infos mit da rein, die wir vorher eben nicht kontrollieren konnten und die wir auch währenddessen nicht kontrollieren, weil wir hier nicht mit unseren Notebooks oder so sitzen und dann parallel recherchieren. Einerseits die GameStar, weil die wollten uns dann, wie gesagt, sagen, ihr habt auch nicht recherchiert, wir sind kein journalistisches Angebot, ihr schon. So, und ich mit Grunde da wäre dann alles gesagt. Du hast noch ein Update-Thema, denn wir haben letzte Woche über YouTube gesprochen. Wo es darum ging, dass die das Jahr der Transparenz. Das Jahr der Transparenz. Sie wollen mehr sich in die Karten gucken lassen und klarstellen, wie es jetzt weitergeht. Und tatsächlich hatte sich nur 11 Stunden vor unserem Podcast die YouTube-Chefin auch zu Wort gemeldet. Das hatten wir leider nicht mehr mitbekommen. Was hat die gesagt, Robin? Ja, es gab ein neues Update, quasi so ein quartalsmäßiges Update zu diesen Ankündigungen, die sie Anfang des Jahres gemacht haben, dass sie eben transparenter sein wollen. Und das Geile ist halt, dass das, was sich die Leute wünschen, ist ja einfach, also dass sowohl die Zuschauer als auch die YouTuber wünschen, ist, erklärt uns, warum mir manche Videos angezeigt werden und manche nicht. Warum ich das Gefühl habe, dass manche Sachen nicht in der Abo-Box angezeigt werden. Warum manche Sachen auf die Trendseite kommen, die richtig scheiße sind und andere Leute irgendwie das Gefühl haben, sie nicht kommen. Wie kann es sein, das haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es so ein internes Ranking-System gibt, wo Inhalte, wenn sie irgendwie als mature geratet werden, angeblich plötzlich nur noch die Hälfte der Views bekommen und man weiß das gar nicht als Creator. Solche Sachen sind Dinge, wo ich gerne mehr Transparenz von YouTube hätte. Was aber stattdessen kam, war halt eine Pressemitteilung, wo sie, das ist halt mega geil, weil das liest sich halt wie eine typische Pressemitteilung, die man halt nach außen rausgibt, so aber halt nicht an die Creator, sondern an die Presse oder halt an die Shareholder oder sowas. Sondern, also es liest sich halt wie so ein Statement. Da stehen nämlich einfach nur Fakten drin, wie zum Beispiel, wir haben unsere Twitter-Response-Rate um 50% erhöht und tweeten jetzt mehr. So, aber das ist ja nicht, dass die Leute wollten nicht, dass ihr mehr tweetet, die Leute wollten, dass ihr mehr Informationen tweetet. Es geht auch nicht nur darum, dass ihr irgendwelche KPIs erhöht habt. Ausrufezeichen, Doppelpunkt. Also es liest sich wirklich wie so ein KPI-Statement. Die haben sich so interne, solche Key-Performance-Indicators, haben die sich gesetzt. So zum Beispiel, wir müssen mehr tweeten. Ja. Und jetzt bringen sie halt eine Mitteilung raus, wo sie sagen, und wir haben sogar unsere Ziele um 50% erhöht. Das ist auch so ein typisches Ding, wo du dann hinterher sagen kannst, wir haben ja, also hier guck mal, die Zahlen belegen, wir haben ja mehr gemacht. Ja, ja. Dass die Qualität dessen, was sie mehr machen, dadurch nicht besser geworden ist, das haben sie nicht verstanden. Ich habe solche Gespräche auch regelmäßig mit meinem Netzwerk gehabt, wo man mir auch immer sagt, aber wir haben ja das für das für dich. Wir haben doch einen Newsletter. Ja, wo ich dann sagte, ja, alles klar, es bringt mir aber nichts. Ja. Das ist ja, wir beobachten das mal. Tatsächlich bewegt sich gerade ganz viel auf YouTube und auch da ist wieder so die Frage. Wir haben hier gleich das erste Thema, können wir mal ansprechen. Open Mind. Open Mind, um den mal kurz vorzustellen, ist ein YouTuber, der sich mit Drogen beschäftigt. Ich weiß nicht, man würde ihn ganz klassisch als Kiffer bezeichnen. Der und nicht nur das, und er hat über 300.000 Abonnenten. Und ich würde sagen, es ist der führende Kanal in Deutschland, der sich in irgendeiner Form mit Drogenkonsum, aber auch mit Aufklärung auseinandersetzt. Genau, also der setzt sich nicht nur hin und haut sich eine Bong rein vor der Kamera, sondern der fängt dann immer wieder auch an, ne, so über Drogengesetze zu sprechen, auch über welche Auswirkungen das haben kann. Und tatsächlich lief das lange gut. Ich glaube, den Kanal gibt es auch schon lange. Ich kenne den jetzt schon über Jahre. Er hat auch vor Jahren schon einen anderen Kanal gehabt, der hieß noch Simon und Tanzbär mit einem Freund zusammen. Und jetzt macht er seit einigen Jahren diesen Kanal. Ist, wie gesagt, durch Decke gegangen. Das Thema scheint sehr viele Leute zu interessieren. Ich glaube, man kann auf jeden Fall darüber streiten, ob das jetzt Aufklärung ist für junge Menschen und dass es eben als Dienstleistung vielleicht junge Menschen auch davon abbringt, von Drogenkonsum oder von unkontrollierten Drogenkonsum, weil er halt Informationen mitliefert. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, junge Leute können auf das Video stoßen und dann denken so, ey, voll geil, Drogen sind das Beste auf der Welt, also weil er natürlich schon sehr pro Drogen eingestellt ist. Ja, ja. Also ich habe mich mit seinem Kanal nie wirklich auseinandergesetzt, bis auf so, ne, stichprobenartig mal hier und da, wo mir jemand was gezeigt hat oder so. Und ich würde es schon als eher drogenverherrlichend einstufen. Ohne zu sagen so, also da findet jetzt auf so eine differenzierte Art und Weise Aufklärung statt, dass ich als Jugendlicher, der nicht weiß, nehme ich jetzt Drogen oder nicht, dann hinterher weiß so, okay, das sind die Gefahren, etc., etc. Ja, also ich erinnere mich, wir sind als Schüler, sind wir so, weiß ich nicht, zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder sowas gegangen und haben da über Kondome und Geschlechtskrankheiten, aber auch über Drogen Sachen gelernt und so. Und das war schon in der 5. und 6. Klasse. Also man hat da schon, und ich glaube, heute ist es ja noch viel krasser. Also ich glaube, man hat schon früh den Kontakt mit dem Thema. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, dass es eine Anspruchsquelle auf YouTube gibt von jemandem, der eben auf YouTube vielleicht dann doch ganz klug mit dem Thema umgeht. Gleichzeitig, wie gesagt, ich bin da jetzt kein Psychologe und kenne mich nicht mit dem Thema so aus, Sucht und so weiter. Aber ich kann mir auch genauso gut die andere Seite vorstellen, die sagt, das, was er da macht, kann auch sehr gefährlich sein, weil junge Leute eben die Videos angezeigt bekommen neben anderen Videos von anderen. Gab es nicht diesen Funkkanal, der wo vor der Kamera Drogen wie Ketamin oder so genommen wurden? Ich glaube, es war ein Funkkanal, oder irgendwas. Und ich hatte ein Video gesehen, wo sie jemanden hingesetzt hatten, der halt wirklich eine ordentliche Ladung Ketamin genommen hat und halt wirklich aus dem Leben getreten ist. Also der saß dann wirklich da und war weg. Ich habe das gerade neulich gesehen, da ist es viral gegangen von so einem Video, wo die hier Salvia nehmen. Und einfach zwei Typen, die halt, also sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Habe auch jetzt in meinem Umkreis niemanden, der jetzt irgendwelche Drogen groß konsumiert. Abseits von vielleicht irgendwie Marihuana, was ich auch noch nie probiert habe, obwohl ich lange in Kalifornien gelebt habe. Mhm. Deswegen habe ich damit keinen Kontakt. Aber als ich das gesehen habe, wie hart, krass, einfach, also die waren einfach nicht mehr da, die konnten sich nicht mehr kontrollieren. Und dann kommt halt der Vater raus und muss die halt irgendwie retten, weil die fallen da die Treppe runter und sind da im Schnee und kriegen es nicht hin in irgendeiner Form überhaupt. Nee, nee. Also wenn der Vater nicht rausgekommen hätte, es gut sein können, dass einer von denen stirbt oder so, weil die so weg sind und da keiner dabei ist. Ja. Und da ist halt so, also du kannst, glaube ich, Leute nie davon abhalten, sowas zu machen. Für mich wirkt so ein Video extrem abschreckend. Wenn du diese psychoaktiven Drogen nimmst, dann ist das wirklich so, also vor denen kann auch ich nur warnen, als jemand, der im Gegensatz zu dir genügend Erfahrungen gesammelt hat. weiß ich ganz genau, dass da irgendwo die Grenze erreicht ist, wo man dann auch sagen sollte, so hier, ne, zu sagen, hier, man kifft sich mal einen an oder so. Mittlerweile ist das Thema ja eins, was wirklich sehr aktiv geführt wird und so Gras oder Weed ist ja in der Gesellschaft, also ja, gerade in der Jugendkultur fest verankert, in der Hip-Hop-Kultur. Und in den USA ist es ja zum Beispiel so, wo wir in der Mansion waren damals, da konnte man sich mit einem medizinischen Schein, es gab jemanden, den wir erkannten, der sich in einem vor allem auch als Tourist, also du musst nicht mal Staatsbürger sein, du musst nicht mal ein Visum haben, du kannst einfach hingehen und sagen, so, ich hätte gerne eine Lizenz und dann kriegst du eine. Als Tourist hatte sich diese Person einen medizinischen Schein aushändigen lassen, auf dem stand, es wäre notwendig, dass er sich das Gras holt. Das hat er dann gemacht. Und als jemand denke ich auch, die Diskussion über dieses Thema, dass das immer noch so geführt wird, so ob nein oder klar ist irgendwo notwendig, aber die ist sicherlich nicht so wichtig wie die über dieses, über Ketamin, LSD, die Sachen, wo du wirklich Pilze, die wirklich üble Sachen mit dir anrichten können. Ja. Wo du auch in Psychiatrien immer wieder Leute siehst, die hängen geblieben sind auf so Sachen. Ich kannte mal jemanden, der kleine Kobolde gesehen hat und die mit ihm geredet haben und der gewalttätig wurde, weil er das Gefühl hatte, dass man über ihn mit diesen Kobolden lacht und hat sich und andere verletzt, weil er sich nicht mehr kontrollieren konnte. Und das war ein kluger, junger Mann, der war nicht viel älter als ich und da dachte ich auch so, also solche Sachen kann man ruhig zeigen. Ich finde sowas, also wenn man zum Beispiel eine Doku macht auf YouTube, wo man das Ganze auch mal, was muss man gar nicht mehr groß kommentieren, einfach sowas zeigen. Ja. Und dann weißt du als Jugendlicher, okay, ich kann gerade selber abschätzen, was ich mache. Wenn ich mich aber hinsetze, wie eben Open Mind und sage, Drogen, Drogen, Drogen, und das, ne, also wenn ich wirklich so diesen Lifestyle lebe, das fand ich immer so ein bisschen, habe ich mich zumindest nicht zu einem Fan für Open Mind entwickelt. Jetzt, um mal zurück zum Thema zu kommen, ist es so, dass der Kanal gesperrt wurde. Der hat in den letzten Wochen und Tagen immer wieder Strikes bekommen. Zuletzt für Videos wie, er war zum Beispiel in Amsterdam und hat dort mit Leuten, die Headshops oder Coffeeshops betreiben, gesprochen und mit denen darüber geredet, wie ist es denn eigentlich, weil sich da die Gesetze krass verschärft haben? Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Das erfahre ich erst durch das Video von Open Mind. Das ist auch noch aufrufbar, weil er das auch noch auf so anderen Kanälen hochgeladen hat und fand das sehr interessant. Ne? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in dem Video dazu angestoßen würde, Drogen zu nehmen, sondern da geht er da sehr einfach analytisch an dieses Thema. Und dafür gab es einen Strike. Und das letzte Video, was ihm jetzt einen Strike eingebracht hat und was den Kanal dann zur Löschung gebrüht hat, weil er hatte wohl schon einen vorher und bei YouTube ist es ja so, mit drei Kanal-Strikes war es das, da löschen die deinen Kanal, war eins, wo er erklärt, in was für Produkten Hanf sich auch noch befindet, beziehungsweise Hanf irgendwie zur Verwendung kommen kann. Und da muss man sich dann jetzt tatsächlich fragen, was ist da bei YouTube los? Gerade, und das habe ich auch bei ihm, ich habe mal bei Open Mind in der Twitter-Timeline geguckt und da erfahren, dass YouTube gerade weltweit irgendwie willkürlich Drogenkanäle löscht. Der größte weltweit Custom Grow 420. Der Name ist auf jeden Fall schon Programm. Ist ein Amerikaner, vor 4 Tagen gelöscht worden. Und ich habe ein Video gesehen, wo ein anderer Drogen-YouTuber darauf reagiert und sagt so, mein Channel wurde ja auch gelöscht und jetzt der von Custom Grow 420. Also offensichtlich gehen die gerade mit einer Axt umher und sensen alles um, was mit Drogen zu tun hat. Und das finde ich insofern sehr bedenklich, weil ich auf der einen Seite, ich finde es okay, wenn man sagt, man nimmt jemanden vom Netz, der sich da einfach nur zudröhnt vor der Kamera. Und ich habe jetzt nur Thumbnails von diesem Custom Grow 420 gesehen, aber auf diesen Thumbnails, also da sieht das schwer zugedröhnt aus. Das braucht wirklich niemand. Und das finde ich dann, wie gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, sowas gehört nicht auf diese Plattform. Genauso wie wir aber auch sagen, dass eine Katja Krasavice mit den Messages, die sie nach außen sendet, nicht auf YouTube gehört. Und da aber trotzdem noch ist. Ich glaube, man muss echt differenzieren. Also der eine Punkt ist erstmal sozusagen, und das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema, wo sind Videos von Leuten, also wie das Video, was ich da gesehen habe, das virale Video, vielleicht sogar abschreckend, weil sie eben, weil sie so krass sind, dass du einfach als gesunder Mensch das anguckst und sagst, okay, das möchte ich nicht. Mhm. Der andere Punkt ist, wo ist es aufklärend, weil du tatsächlich Informationen vermittelt bekommst, wo du vielleicht auch ja Informationen vermittelt bekommst zu verbotenen Drogen, aber ich glaube auch, Informationen zu bekommen, wie du zum Beispiel, dass du beim Heroinspritzen saubere Nadeln benutzen sollst oder sowas. Das ist zwar eine verbotene Droge und es ist auch, aber du wirst Leute nicht davon abbringen, dass Leute sich Heroin spritzen, wenn du die Videos löscht. Aber die Information, wo du saubere Nadeln bekommen kannst und dass du das machen sollst, ist in dem Moment vielleicht lebensrettend und wichtig. Und diese Information zu unterdrücken, kann gefährlich sein. Mhm. Und deswegen ist halt, das ist aber schwierig, weil das braucht eine sehr große Menge an manueller Kontrolle. Die es bei YouTube nicht gibt. Die es bei YouTube nicht gibt. Aber eigentlich wäre es gut, wenn man sagt, okay, klar, drogenverherrlichende, jugendgefährdende Videos sollten gesperrt werden, aber Videos, die aufklärend sind und die wichtige Informationen vermitteln und die Dokumentationen sind und die vielleicht auch eine abschreckende Wirkung haben auf eine kluge Art und Weise, die sollten da bleiben. Was natürlich sehr schwierig ist. Ja, genau. Das ist eben so ein schmaler Grat, wo man tatsächlich selbst einem menschlichen Mitarbeiter bei YouTube sehr viel empathisches Verständnis zumessen muss. Und wo auch jeder mal Fehler machen würde und könnte. Ja. Und ein Algorithmus oder ein Automatismus ist natürlich gar nicht in der Lage. Der filtert irgendwie das Wort Droge oder THC raus und schon ist das Video auf der Absturzliste. Sehr schade tatsächlich, aber es ist, zeigt wieder mal eindeutig, dass YouTube da ganz dringend was machen muss. Auch, also wenn man ganz ehrlich ist, das finde ich halt so spannend, das Thema Drogen zu behandeln, ist nach meinem Verständnis, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, Hashtag schlechte Recherche, ist meiner Meinung nach den Recherchegate. Ist gegen die Community Guidelines. Und deswegen sind sie völlig in ihrem Recht, sind sie sowieso, weil sie ein privatwirtschaftliches Unternehmen sind, aber in ihrem Recht, diese Inhalte komplett zu löschen. Die Frage ist nur, sollten sie das? Und sollten sie es nicht vielleicht auch sogar in anderen Fällen, wo sie es bisher nicht tun, zum Beispiel beim Thema, so inwiefern ist sowas wie Katja Krasavitsch für die gesamte Plattform schädlich, weil es eben Software bei der sind es ja auch die so. Inhalte, aber tatsächlich sind ja laut ihren eigenen Richtlinien irreführende Inhalte, irreführende Thumbnails, irreführende Titel ja schon auch das ist eigentlich gegen die Regel. Das heißt, im Grunde könntest du halb YouTube Deutschland wegstriken, wenn du dich wirklich an diese Regeln halten würdest. Und wenn du diese Regeln, wenn sie jetzt sagen, okay, wir befolgen eigentlich nur diese Regeln, damit befolgt sie doch bitte. Sie haben ja selbst ApoRed nach dem Bombenprank oder Mert Matan nach seinem Homo-Prank oder hier der andere Mert. Es gibt ja zwei Merts, für viele, die es noch nicht wissen, die beide homophob sind. Der zweite Mert, der diese Hassansage gegen schwule Menschen gemacht hat. Auch da haben sie nach unendlich viel Protest das Video nur in Deutschland geo-gelockt, also dass du in Deutschland nicht mehr darauf zugreifen konntest. Aber sie haben das Video nicht gesperrt, sie haben sich runtergenommen und sie haben den Kanal in keiner Weise bestraft. Ja. Obwohl sein eigenes Netzwerk ihn dann zu dem Zeitpunkt schon rausgeschmissen hatte, weil sie meinten so, das geht gar nicht. Also das, und da denkst du halt so, okay, warte mal, also in manchen, wir haben halt immer Angst, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, warte mal, das ist Free Speech, weil das in Amerika ja das bei weitem höchste Gut ist, dass du da nicht irgendwie gegen vorgehen darfst. Sagen wir auf der anderen Seite wieder, ja, wir sind ein privatstaatliches Unternehmen und wir dürfen deswegen gegen alle Inhalte vorgehen, die uns wichtig sind. Und da ist immer so die Frage, so, wo, also es wirkt als Außenstehender und das spielst du wieder auf dieses Transparenzthema ein, es wirkt so willkürlich. Das jetzt, also weil auch jemand wie Open Mind, klar, man kann sich drüber streiten, ob das A gut ist und B kann man sich drüber streiten, ob YouTube das Recht hat, das zu löschen oder nicht. Haben sie, aber ne, kann man auch anderer Meinung sein. Aber bei ihm wäre es halt zum Beispiel geil gewesen, ja, sie haben jetzt schon andere Videos gestrikt, aber dann wäre ich doch als YouTube hingegangen und hätte fair gesagt, pass auf, Junge, wir ändern unsere Richtlinien, weil wir müssen für die Werbetreibende werbefreundlicher sein, damit alle anderen auf der Plattform weiterhin davon leben können. Wir werden in 2 Monaten deinen Kanal abschalten. Mache jetzt Pläne, dass du finanziell in der Lage bist, dein Leben in Ordnung zu kriegen. Anstattdessen kriegt er von heute auf morgen die Info, jetzt ist dein Drogenkanal weg. Genauso wie alle Drogenkanäle, das wusste ich doch von vorher. Das haben die von heute auf morgen entschieden, jetzt gehen wir härter gegen Drogenkanäle vor. Und das finde ich halt echt unfair. Klar, es war von Anfang an wahrscheinlich gegen die Guidelines. Aber der Typ hat jahrelang Geld verdient mit dem Kanal und lebt davon. Dann sagt ihm doch vorher bitte Bescheid. Wir haben mit einem Mitarbeiter von YouTube gesprochen und haben gefragt, wie denn das ist mit den Urheberrechtssachen und wie man denn die bearbeiten kann und gerade unseren Fall, ob wir den bearbeiten lassen können. Und der meinte zu uns auch, das würden sie natürlich machen, aber da sind pro Tag oder pro Woche kommen Millionen von Anfragen rein. Wer soll sich darum kümmern? Und das ist schon irgendwie verständlich. Ja, man hat es ja jetzt gesehen. Also ich war gerade jetzt die Info, YouTube löscht 8 Millionen Videos im Quartal. Oder 8,2 Millionen oder sowas. 8,2 Millionen Videos. Und die sollen angeblich alle manuell gecheckt werden. Also da guckt sich jemand das menschlich an. Und wenn du dann noch die Copyright-Sachen oben drauf nimmst, also klar könntest du in den meisten Copyright-Fällen, könntest du feststellen, ja, der hat das Video von dir geklaut. Aber da müsstest du ja wirklich dich mit jedem Fall auseinandersetzen und sagen, ach ja, guck mal, das ist wirklich Batman, den er da hochgeladen hat, da hat er nicht die Rechte dran. Wir haben jetzt ja tatsächlich den Fall, dass wir, dass ein Kanal aus Hanoi. Ja, aus Vietnam. Aus Vietnam. Hat sich auch auf Vietnamesisch zu unserer Anschuldigung geäußert. Genau. Hat einfach einen Kanal erstellt, wo er nicht nur unseren, sondern alle möglichen Podcasts auf der ganzen Welt genommen hat, die irgendwie erfolgreich sind oder so. Lustigerweise irgendwie so 3-4 andere. Also es waren gar nicht so viele. Es ist ein Kanal, der hieß Best Podcast und da war unser Podcast auch mit drin. Und einfach ohne zu fragen, das Ding komplett hochgeladen. Ne? Also wir können, an dieser Stelle kann man auch vielleicht mal so sagen, so wenn ihr aus unserem Podcast einzelne Ausschnitte nehmen wollt, fragt uns gerne nach und so. Das ist überhaupt kein Problem, wenn wir da zumindest zu einem Agreement kommen. Aber das Ding einfach so 1:1 hochladen. Und halt zu monetarisieren, damit Geld zu verdienen, während wir daran nichts verdienen. Wir haben uns halt bisher bewusst dagegen entschieden, es auf YouTube hochzuladen, weil wir eben immer noch am Überlegen sind, ob wir vielleicht einen eigenen Kanal machen oder ob wir da mal ein Videoformat draus machen und so, und haben uns halt bisher eigentlich eher auf Plattformen wie iTunes und Spotify fokussiert, weil da eben die Rankings wirklich wichtig sind für den Podcast auch. Genau. Und da haben wir dann Urheberrechtsanspruch eingelegt. Ja. Dadurch wurde der Kanal, weil wir ja alleine 12 Videos, ne, und bei 3 von die einzelnen. Wo man dazu sagen muss, wir haben ihm erst, weil wir sind wirklich fair, wir haben ihm erst geschrieben, wir haben ihm erst eine Nachricht geschrieben, und gesagt, hey, du hast ihm geschrieben, du nimm die Videos bitte runter, weil wir wollen das gerne selbst in der Hand haben, ob unsere Inhalte auf YouTube landen oder nicht. Und wenn wir das machen, dann machen wir das in der Zukunft. Lösch die bitte. Sonst müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie andere Schritte einleiten. Und daraufhin hat er sich erstmal 2 Wochen nicht gemeldet. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt striken wir es halt. Genau. Und dann hat der Widerspruch eingelegt auf Vietnamesisch. Und jetzt auf Vietnamesisch, wenn man es übersetzt, ist einfach, ich schwöre, dass ich glaube, dass das hier ein Missverständnis ist. Ich habe völlig die Rechte an all diesem Zeug. So, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo praktisch bei YouTube nicht mehr irgendwelche Formulare, so die man einfach, man muss dann so ein Formular ausfüllen, wo nicht mehr diese Formulare gültig werden, sondern wo bei YouTube jemand menschlich prüfen müsste. Genau, jemand müsste jetzt hingehen, müssten wir sagen, guck mal, hier ist unser Soundcloud-Account, das sind wir, da kannst du hören, dass da die Datei herkommt. Das sind unsere Stimmen. Und das Video ist erst danach hochgeladen worden. Kann ja erst danach hochgeladen worden sein, also muss es unseres sein. So. Und das dann ist jetzt gerade so ein Ding, wo sich die Frage stellt, wird das passieren? So, weil es wird nicht passieren, weil sie eben niemanden haben, der das manuell prüfen kann. Ja, alles sehr, sehr, sehr krude. Und da, man könnte jetzt sagen so, böse, böse YouTube. Aber das ist ja auch verständlich. Ne, aber wobei ich noch sagen muss, wir haben ja jetzt das Glück, dass wir jemanden kennen oder mehrere Leute sogar bei YouTube kennen und die das auch für uns sozusagen dann vielleicht in die Hand nehmen können, wenn wir sie lieb bitten. Aber das hat halt nicht jeder. Aber also die meisten haben das nicht. Das ist halt schwierig. Ne? Deswegen wird sich zeigen, wie das mit Open Mind oder wie auch das mit dem, mich würde interessieren, gerade weil es ja eine Welle ist. Wäre es jetzt nur Open Mind gewesen, hätte ich gesagt, okay, vielleicht ist da irgendwas mit deutschen Gesetz vielleicht. Aber da das weltweit eine Welle ist, scheint da irgendwas bei Ihnen jetzt gerade. Das macht ja Sinn. Also haben sie diese ganzen ISIS- und Terrorismus-Videos getargetet, wo die ganzen Politik-Sachen entmonetarisiert wurden. Jetzt scheint es das Thema Drogen zu sein. Ja, aber das ist ja nicht nur entmonetarisiert. Jetzt wird es gelöscht, weil es ja gegen die Guidelines verstößt. Aber bei den Terrorismus-Videos haben sie sicherlich auch einige gelöscht, nur halt die News-Sachen nicht. Aber das ist im Jahr der Transparency, ist da dann aber nicht zu sagen, schon ein bisschen. Genau, also es gab jetzt gerade letzte Woche wieder die News, dass Procter & Gamble, einer der größten Werbetreibenden der Welt, jetzt wieder auf YouTube zurückkehrt, nachdem sie es lange Zeit jetzt boykottiert haben nach der Apocalypse und so. Und ich glaube, da gibt es einfach Gründe. Und deswegen ist es halt immer so schwierig, weil auf der einen Seite kritisieren wir hier YouTube relativ harsch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist halt einfach unmöglich. Du kannst es mit Manpower nicht lösen. Das sagen Problem wir, lässt sich nicht lösen durch manuelle Kontrolle. Nee. Es muss aber irgendein anderes System her. Und ich habe aber auch keine Lösung, aber das Aktuelle funktioniert halt nicht. Meine Lösung sähe tatsächlich ganz simpel aus. Alles löschen, was nicht Robbubble und Behind ist, Punkt. Ja. Weil was braucht die Welt denn mehr? Ich finde, das ist auf jeden Fall die konstruktivste und beste Lösung. Konstruktive Lösung. Wir haben ein anderes Thema, was eigentlich nicht zum Lachen ist, aber was ich mal ansprechen wollte, denn ich habe tatsächlich seit längerem die Idee auch auf meinem Kanal gehabt, mal über das Geschäft mit dem Tod zu sprechen. So, weil ich das immer wieder gesehen habe, dass wenn jemand stirbt, letztes Jahr war es ja mit der größte Aufschrei gefühlt bei Chester Bennington, dem Leadsänger von Linkin Park, und jetzt aktuell sehen wir das nicht in denselben Ausmaßen, aber schon ähnlich bei Avicii. Mhm. Avicii ist gestorben, ist ein DJ, ein sehr junger. Tim Bergmann heißt er, hat so 2-3 Hits gehabt, die eigentlich, ne, sollte man kennen, sowas wie Levels oder Wake Me Up. Sagt ihr das was? Ja, klar kenne ich Avicii, klar. Und ja, der ist jetzt gestorben in einem Alter, in dem sollte man einfach nicht sterben. 28 Jahre jung ist er geworden und da muss man schon sagen, puh. Spekulationen reichen weit, auch weil nicht so richtig klar ist, die Familie möchte auch nicht, dass darüber gesprochen wird. Ja, und anstatt, dass man deren Privatsphäre dann würdigt, wird dann erstmal direkt 10 YouTube-Videos hochgeladen. Es ist für mich wirklich so dieser Punkt erreicht, wo ich mich auch frage, so schämt sich so an einigen Stellen denn niemand mehr? Geht es wirklich nur noch um Geld? Jetzt, ich stelle dir mal eine Frage. Mhm. Ich habe mal vorhin einfach die Kombination Avicii und Tod eingegeben bei Google. Sag mal ungefähr, wie viele Treffer ich bekommen habe. Ja, also ich würde mal schon sagen, mehrere tausend wahrscheinlich. Es sind 1,1 Millionen. Nur für den deutschen Bereich. Und davon sind wirklich die ersten Seiten sind nur News von heute, wo jedes News-Outlet, also seitdem er gestorben ist, vor, ich glaube, es ist jetzt 5 oder 6 Tage her, hat jedes News-Outlet geschafft, jeden Tag etwas dazu zu berichten. Was glaubst du, wie viel Promiflash, allein der YouTube-Kanal von Promiflash, in den letzten 4 Tagen, wie viele Videos die gemacht haben? Also wenn ich jetzt aus moralisch-ethischer Sicht das argumentieren würde, würde ich sagen 1. Nämlich ein Video, wo sie erklären, hey, Avicii ist übrigens gestorben. Es sind 8. Das kann man nicht, das verarscht mich doch gerade. Also 8 Videos hochgeladen. In 4 Tagen, also David Hein schafft in 4 Tagen nicht mal die Überschrift zu seinem neuesten Video zu machen. Da schafft es Promiflash, 8 Videos zu produzieren. Ja, aber was ist denn der Inhalt von 8 Videos zu dem Tod von Avicii? Das sind einmal so Sachen wie 3 Gründe, 3 Fragen, die wir zum Tod von ihm haben, seine größten Hits, jetzt äußert sich sein Manager, jetzt äußert sich seine Ex-Freundin, natürlich kommen natürlich auch wieder die ganzen Leute aus dem aus ihren Löchern gekrochen, die dann von so Seiten wie TMZ und wie sie alle heißen, irgendwie Gelder angeboten bekommen. 3 Ex-Freundinnen von ihm haben sich zu Wort gemeldet, eine davon auf Instagram, das wurde natürlich auch mehrfach ausgeschlachtet. Eine hat sich natürlich direkt sofort an die Regenbogenpresse gewandt. Und im Grunde jeder, also auf YouTube hast du zig Videos dazu. Es gehen natürlich auch ganz viele seine Tracks jetzt durch die Decke. Die Leute hören dann gerne auch solche Sachen. Ich habe es auf der Trendseite gesehen, aber es ist halt auch, also wenn jetzt wenn sein alter Vivo-Account, den er schon seit Jahrzehnten hat, ne, ich habe zum Beispiel auch gesehen, auf Twitter hat er 100.000 Follower dazu gewonnen nach seinem Tod, innerhalb von kürzester Zeit. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht verstehen, warum Leute dann das ist so schnell ich dann verstehe das auch nicht. Dem auch und das folgen. Ist auch so dieses, ich glaube, das ist im Social-Media-Zeitalter geschuldet, wo dann wie so ein kurzes Leben brennt die Flamme der Anteilnahme dann auch einmal ganz schnell, ganz groß und ist morgen wieder verflüchtigt. Was ja an sich, also wenn ich mal so drüber nachdenke, so wenn ich als berühmte Person, als Podcaster und bekannter Star-Influencer eines Tages sterben sollte. Und niemand kommt, weil wir alle. Und niemand tweetet drüber, dann wäre ich schon ziemlich sauer. Ja. Nein, also ich würde mir wünschen, dass Ogus auf jeden Fall vorbeikommt und dass Case Freak vielleicht an diesem letzten Tag nicht in unserem Podcast. Was hast du denn plötzlich mit Ogus? Ich mag Ogus sehr. Ich habe kein Problem mit ihm, aber dadurch, dass er jetzt ja mehrfach in unserem Podcast schon genannt wurde, könnte er doch als. Also Grüße gehen raus an Ogus. Ich schätze ihn sehr. Von mir auch, ja. Ist gar nicht böse gemeint. Der ganze Hass hier. Nein, ich schwöre, es ist nicht böse gemeint. Wir hatten ja neulich schon mal was über ihn gesagt, so deswegen dachte ich so, die Leute, die mehr genannt werden, auch Herr Newstime kann gerne zu deinem Grab kommen. Einfach alle Leute, die irgendwann mal Thema dieses Podcasts waren und alle Hörer sind eingeladen. Bringt gerne gefühlt Eier mit. Auf das Thema zurückzukommen. Also ich finde es super, super schön eigentlich, wenn sozusagen der Tod eines Künstlers dazu genutzt wird, seine sein Schaffen. Nochmal Genau, und das hat man bei Chester Bennington auch ganz toll gesehen. Ich fand dieses Konzert, was da gelivestreamt wurde und so weiter, das als jemand, der in seiner Jugend Linkin Park tatsächlich gehört hat, fand ich das sehr bewegend, sehr schön und fand das einen tollen Abschied. Es wirkt immer so ein bisschen verlogen, wenn das auf so eine, auf der Ebene passiert, wo man dann sagt so, Moment mal, dieser Künstler existierte jetzt noch 20 Jahre, aber ihr seid jetzt plötzlich traurig darüber. Aber auf der anderen Seite ist es das so vielleicht so, wie wir Menschen funktionieren. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht, und zwar zu Bud Spencer, als der gestorben ist. Und da war es zum Beispiel so, Bud Spencer war für mich mein Jugendheld. Mhm. So, es gab so zwei, drei Ikonen meiner Jugend. Das war Michael Jackson, das war Bud Spencer, das war auch David Hasselhoff. Und ich glaube, ich weiß ganz genau, dass wenn Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone mal abtreten werden, bin ich der Erste, der ein Video macht. Weil das für mich so, das muss ich dann aufarbeiten. Aber du machst dann kein Video. Breaking News, Arnold Schwarzenegger. Jetzt äußert sich der Manager von Arnold Schwarzenegger und sagt, wie sein Staubsauger funktioniert. Sondern du machst ein Video, was ihre Karriere und ihr Schaffen zelebriert. Aber auch noch mal anders, also ich habe hier einen Kanal ausgegraben, also es gehört für mich zu dieser Made My Day Clown-Content-Truppe, Wissenswert heißt der, der irgendwie so wie Jericho und so eigentlich sich nur dadurch auszeichnet, dass man so, dieser Junge ist traurig auf dem Thumbnail. Warum erfährst du, wenn du klickst und denkst dir hinterher, warum habe ich da jetzt drauf geklickt, ich Idiot. So, solche Videos machen die. Und jetzt haben sie zu seinem Tod ein Video gemacht. Witzigerweise ist letzte Woche auch Verne Troyer gestorben. Mhm. Witzigerweise sollte ich da vielleicht nicht sagen, aber das ist dieser Darsteller des Mini-Me zum Beispiel. Ja. Hat auch mal eine World of Warcraft-Werbung gemacht. Oder Miloš Forman, nur eine Woche vorher, der Regisseur von Einer flog übers Kuckucksnest oder Amadeus, zu denen auf Wissenswert keine Videos kamen, weil er sich mit deren Namen keine Klicks machen lassen. Und das war ein Video, das wirkte, es ging 3 Minuten und in diesen 3 Minuten wirkte es so, ich habe tatsächlich mal gecheckt, weil ich dachte, das klingt hier gerade, als würden sie den Wikipedia-Eintrag vorlesen. Irgendein junger Teenager mit einer eher mäßigen Aussprache liest einen Wikipedia-Eintrag vor, habe gecheckt, es war nicht der Wikipedia-Eintrag, aber ich würde wetten, dass das irgendwie so zusammengeschrieben wurde. Und ohne mich da jetzt in besonderes Licht stellen zu wollen, aber mein Bud Spencer-Einspieler damals, wo ich über sein Leben gesprochen habe, war mit kleinen Anekdoten, mit Hintergrundfakten und mit persönlichen Eindrücken auch versehen, sodass ich das Gefühl hatte, hinterher ihm mit meinem Video irgendwie so ein Farewell mit auf den Weg zu geben, weil das für mich auch wichtig war. Es wäre mich eine Herzensangelegenheit gewesen, das Video zu machen. Dieses Video mit 600.000 Klicks. Ich weiß, vielleicht sind einfach 8 Leute bei Promifesh richtig harte Avicii-Fans. Und jeder dachte, ich mache auch mal ein Video. Das kann natürlich sein. Aber das ist für mich irgendwie so, das finde ich schwach. Das finde ich schwach, eigentlich sogar eklig, wenn sowas passiert. Bei Promiflash ist es halt nun sehr offensichtlich, aber bei diesem Wissenswert-Kanal, da fällt es den Leuten gar nicht so richtig an. Aber das ist also ja dieses Made My Day. Ich habe so viele Videos gesehen, also auch teilweise Leute, die halt dann natürlich am Todestag, das war das, was ich gerade meinte, wenn sein alter Vivo-Kanal plötzlich Millionen von neuen Views macht, geil. Wenn plötzlich ein neuer Kanal die 10 besten Avicii-Songs in einer 10-Stunden-Playlist zusammenschneidet und am Todestag hochlädt, dann denkst du dir, warte mal, hier und hier ist 20 Mal Werbung geschaltet. Fickt euch. Ja, das ist eben genau dieses Geschäft mit dem Tod, was halt von dieser Regenbogenpresse, wie man sie ja nennt, irgendwie angestoßen wird und was auf YouTube durch dieses Influencer-Ding noch mal eine ganze Stufe weitergetrieben wird, wo ich dann halt auch, ne, ich find's einfach nur schrecklich. Ich habe da jetzt auch ein Video in den Trends gesehen von Montana Black. Da muss man Montana Black zugute halten. Er hat einfach in einem Livestream, weil er darauf angesprochen wurde, darüber gesprochen und ein Kanal, der immer wieder Quotes von ihm rausschneidet und als Einzelvideos hochlädt, namens Richtiger Kevin, der hat das dann hochgeladen. Es wirkt halt aber auch da in dem Fall so, ne, als würde da bewusst genau diese Stelle rausgeschnitten werden. Tue ich mich sehr schwer mit. Also ich würde mir da häufig wünschen, also hätte jetzt einen Kanal wie Marty Fischer, der, ne, Marty, hört jetzt, glaube ich, nicht Avicii, aber Marty oder Rezo, die sich viel mit Musik beschäftigen. Und der ein Video gemacht, so, ey, Avicii ist tot, ich trauere. Und der hätte das aufgearbeitet, Da habe ich auch gesehen, zum Beispiel Martin Garrix oder sowas, ein anderer DJ, der in einem Clubkonzert dann direkt irgendwie so ein Avicii Farewell Remix oder sowas. Das ist vollkommen cool. Das ist ein Freund, der kennt ihn persönlich, der hat das irgendwie dann musikalisch aufgearbeitet als Musiker. Oder wenn dich das irgendwie bewegt hat, ne, dann, und ich das in dem Video auch spüre, dann ist das cool. Aber nicht cool ist es, wenn du einfach nur klickst, wenn du einfach nur Masse damit machen willst und das immer wieder ausgeschlachtet wird und morgen ist es schon wieder vergessen. Und morgen ist dann der nächste Tod, der nächste Klick. Dann ist es das Royal Baby und wie sie alle heißen. Und also allein um diese 8 Videos bei Promiflash zu finden, hat mich irgendwie 4-mal runterscrollen auf deren Seite gekostet. Die laden pro Tag ja 20 Videos hoch. Ja. Und jedes einzelne dieser Videos ist ein Maßstab in Mülligkeit in sich selbst, weil du nichts erfährst, was in irgendeiner Weise tatsächlich relevant ist. Und dann wird dann Sarah Novak hat ein Instagram-Bild hochgeladen oder XY heiratet den und boah, ne, es ist halt einfach tragisch. Aber ich habe witzigerweise, letzte Woche bin ich zum Friseur gegangen und saß beim Friseur und musste eine halbe Stunde warten und habe mir dann eine dieser Zeitungen gegriffen. Ich glaube, sie hieß Neue Woche. Ja, genau. Hm. Es ist eine dieser typischen Zeitungen, die das ja praktisch wie die Bunte oder so erfunden haben. Und ich hatte dann auch die Touch. Und da dachte ich so, alter Schwede, ich werde mich nie wieder über YouTube-Videos und ihre Clickbaitigkeit beschweren. Dieses Magazin, das waren so Überschriften wie Habe Kerkeling. Ist er dem Tode nah? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Dann gehe ich rein in das Heft und denke mir so, Moment, das habe ich ja nirgendwo anders gehört. Gehe ich rein und dann steht dann im ersten Satz so, hier ist ein Foto von Habe Kerkeling. Er sieht da ziemlich krank aus. Ist er etwa dem Tode nah? Wahrscheinlich nicht. Ende. Das war's. So, da wird das direkt wieder relativiert oder es wird so ein Satz reingebracht wie Freunde sagen auch. Das ist so, in dieser Art von Journalismus, in Anführungszeichen Journalismus, da muss gar nichts mehr bewiesen oder belegt werden. Da wird einfach nur gesagt, Freunde haben gesagt oder ich habe in der Kristallkugel gelesen das. Und dann ist es, dann reicht es, um einen Artikel in so einem Heft zu machen. Und meine Oma kommt dann zu mir und sagt, wusstest du, dass Habe Kerkeling tot ist? Also es ist halt so oh Mann. Krass. Ja, also wer das sehr geil immer wieder bloßstellt, ist über Medien, die gerne mal Artikel schreiben. Ich hatte das jetzt gerade gesehen, Royal Baby, wo genau all diese Neue Woche etc. Haben die so ein großes Bild gepostet, wo halt irgendwie 20 oder 30 dieser Zeitschriften mit der Titelseite sind. Mir fällt gerade ein, wir müssen für unsere Live-Show unbedingt so ein paar Hefte holen und die dann mal so im Publikum verteilen. Hier damit auch Werbung für unsere Live-Show am 24.05. Außerdem haben wir demnächst noch eine andere Ankündigung. Wir sind nämlich noch auf einer anderen Live-Veranstaltung. Aber erstmal Tickets für die kaufen. Und das müssten wir wirklich machen, diese Hefte da. Ja, finde ich eine gute Idee. Auf jeden Fall haben die diese Überschriften gesammelt. Nämlich ist jetzt das Royal Baby geboren worden und das ist ein Kind. Und das ist auch schon jetzt klar, dass es eben ein Baby ist. Und das 20 unterschiedliche Zeitschriften, alle die Überschrift Royal Baby, werden es Zwillinge? Zwillinge erwartet bei Prinzessin Kate? Zwillinge? Also alles voll. Und es ist halt einfach 20 Mal das identische Bild, identische Titel auf 20 unterschiedlichen Zeitschriften, die halt alle genau das gleiche Clickbait-Bullshit-Zeug machen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch noch solche Zeitschriften hier. Ich habe nämlich mal, ein Facebook-Video zu gemacht. In Bayern war ich und da war so ein Zeitungskiosk in einem Supermarkt. Und das war so skurril, weil die hat nämlich auch stimmt, ich habe das habe ich so gesehen. Ich glaube, es ist auch sowas wie Neue Woche. Ich weiß nicht mehr genau, was hieß, aber es war wie so Neue Freizeit. Neue Freizeit am Abend. Neuer Abend, neuer Morgen. Und es war alles die identische Zeitschrift, nur hatte alle einen anderen Titel. Und es gab von jeder 12 Ausgaben da liegen, für jeden Monat eine. Und es war einfach so crazy. Habe ich alle gekauft damals, weil ich so verrückt fand. Also es gibt da echt, ich glaube, im Printbereich und auch im Online-Journalismus und so weiter, sieht man ja bei Promiflash Sachen, die finde ich viel schlimmer als alles, was du bei Influencern siehst. Apropos Influencer, die Influencer-Welt hat eine neue Influencerin dazu gewonnen. Und zwar von ganz oben wurde sie uns gesandt. Von ganz oben. Ja, sie wurde uns von höchster Stelle gesandt, nämlich Jana Highholder, beziehungsweise sie heißt auf ihrem YouTube-Kanal Nur Jana, ich habe dadurch erfahren, durch einen Artikel aus der Wise. Ja. Und ich auch. Ich glaube, da stand, dass sie noch Jana glaubt heißt. Hier steht aber jetzt über dem Kanal nur Jana. Jana ist eigentlich Poetry Slammerin, hat schon einen Kanal. Wir waren da kurz mal vorhin drauf. Das war so eine Cringe-Kacke, dass ich direkt den Kanal wieder ausmachen musste. Ich meine, es ist halt Gedichte vorgetragen in schlechter Audio- und Bildqualität. Ganz schlimm. Es sind halt Gedichte. Leid. Also entweder man findet Gedichte cool. Es gibt auch coole Poetry-Slammer, die das coole besser rüberbringen. Also der Andy von den Rocket Beans, falls du den kennst, der ist ein bisschen strange, aber der ist auch Poetry-Slammer. Und wenn der einen macht, der ist einfach nur... Ich kenne auch so ein paar Gesamterlebnis, die ganz cool sind. Also wir wollen sie jetzt gar nicht haten, weil darum geht es eigentlich gar nicht. Nee. Sondern es geht um ihren Kanal, der aber nicht ihr Kanal ist, sondern sehr offensichtlich oder sogar sehr deutlich von der evangelischen Kirche finanziert ist. In Zusammenarbeit mit Mediakraft. Ja, die evangelische Kirche hat sich gedacht, wer ist genauso hip und cool wie wir? Und Mediakraft. Und die fragen wir jetzt, ob die unseren Kanal produzieren. Wer hat in der Vergangenheit so viel gute Presse bekommen wie die Kirche? Wie die Kreuzzüge der Kirche? Ach ja, Mediakraft. Ja. Und sind dann auf die zugegangen. Tatsächlich macht jetzt übrigens die Vermarktung für Mediakraft eine neue Vermarkterfirma, in der mein ehemaliger Chef mitarbeitet. Das nur als Randnotiz, die niemanden von euch interessieren dürfte, aber ich fand es ganz witzig. Also wenn Mediakraft jetzt noch nicht zugrunde gegangen ist, bam, demnächst. Aber nichtsdestotrotz arbeiten die zusammen. Und was man dazu sagen muss, in Fairness halber, das, was Mediakraft jetzt ist, ist ein völlig anderes Unternehmen als das Mediakraft, was damals in der Kritik stand. Da arbeitet heute niemand mehr, ne? Niemand mehr, der in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form an dem ehemaligen Unternehmen, was in der Kritik stand, beteiligt ist. Die Leute, die da heute sitzen, alles kompetente, super nette Menschen. Und die Firma hat den Ruf, den sie auf jeden Fall von damals hatte, nicht mehr verdient. Das ist ein anderes Thema. Sie machen auf jeden Fall jetzt Werbung für die Kirche. Das will ich Ihnen auch gar nicht zusprechen. Also tatsächlich, ne, wie du selber sagst, ist es durchgewechselt und die haben sich ja nun auch sehr bedeckt gehalten in den letzten Jahren, auch weil sie das Konzept intern so sehr, sehr umgestreckt strukturiert haben. Ein Netzwerk sind die ja im Grunde nicht mehr. Nee, aber sie produzieren jetzt für die Kirche und wir fanden das aus mehreren Gründen ganz spannend. Das eine ist erstmal die Frage, das ist, glaube ich, gerade der Zenit der Influencer-Marketing-Blase, wenn die evangelische Kirche denkt, wir brauchen einen Influencer. Ja. Mich überrascht es ja, dass sie nicht Julian Bam gefragt haben, ob er nicht Bock hat, statt hier der Osterhase rappt und der Weihnachtsmann rappt, das nächste Mal Jesus Rap zu machen. Oder Mitarbeiter, warum oder nicht mich? Ihn? Ja? Ja, oder Mitarbeiter, ich bin ja nicht, das ist mein alter Ego. Es ist super spannend. Es ist insofern skurril, weil ne, gerade dieses Thema, wo man immer wieder sagt, Influencer haben ja früher zumindest noch dieses Ding, weswegen die Werbetreibenden auf sie ja aufmerksam geworden sind, war immer diese Glaubwürdigkeit. Ne? Influencer sind glaubwürdig, sie sind nah an ihrer Zielgruppe, also müssen wir als Marke dafür sorgen, dass der Influencer sagt, Nivea ist mein Lieblingsprodukt. Weil das ist das, was das Fernsehen, was ein Printmagazin, was eine Werbung irgendwie in einer Ströhrkampagne am Bahnhof nicht erreicht. Diese Nahbarkeit, diese Glaubwürdigkeit. Wenn Julian Bam mir sagt, Fanta, Mann, die schmeckt so natürlich, als hätte ich mir direkt eine Apfelsine hier in den Mund ausgepresst. Dann glauben das seine Follower. Aber ich nehme ja auch ab, dass sie sehr gläubig ist. Du, das glaube ich auch. Aber wenn ich bin gerade noch im Konzeptionsraum, wo jemand dachte, wir installieren quasi jemanden als Influencer, der noch gar keine Glaubwürdigkeit hat und lassen den so unglaubwürdig wirken wie irgend möglich. Denn wenn man sich ihre Videos so anguckt und diese Vorstellungsvideos, merkt man dass sie sehr gut produziert sind. Das macht sie nicht alleine. Da sitzt eine Produktionsfirma dahinter. Aber das weiß ja der, das wird ja nirgendwo erwähnt. Es gibt ja nicht ein Aufklärungsvideo, wo gesagt wird, hallo, ich bin übrigens Jana, ich wurde hier reingecastet und Mediakraft produziert mir das Ding. Ich bin übrigens super authentisch und mag und liebe Gott. Das passiert ja nicht. Und dementsprechend wird ja ein Bild erzeugt, das so ähnlich wirken soll, als wäre das ihr Vlog-Kanal. Ne? Das erste Video ist so, sie sitzt in einer geilen Tiefenunschärfe, macht ein Video über sich selbst. Ist eigentlich ein Interview. Und das nächste Video ist, wie sie vloggt, wie sie irgendwelche Hörbuchbücher auspackt in mieser Qualität, wie Vlogs halt zum größten Teil mittlerweile oder früher auch gerne mal waren, mit so einer kleinen, billigen Kamera. was wieder Nähe, was wieder Nahbarkeit und was echt wirken soll. Und das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Ich habe selber nicht genug Budget. Dann ein Budget für 2 Videos und danach musst du es selber machen. Wer weiß. Also was ich halt so spannend finde, ist die Frage, was ist der Zweck des Ganzen? Weil ist der Zweck, mehr Leute dazu zu bringen, gläubig zu werden? Ja. Weil das, also das ist schon mal generell, finde ich, eine sehr moralische, ethische Frage. So, die Kirche macht das ja schon seit Tausenden von Jahren, aber darf man überhaupt Leute aktiv konvertieren, indem man sie mit Werbung und mit YouTube-Marketing versucht anzusprechen und zu sagen, übrigens, Gott. Naja, gut, warum? Kauf Gott. Warum halt nicht? Also, wenn Werbung erlaubt ist und wenn Coca-Cola über Julian Bam an natürlich die Jugend herantreten darf. Oder die Bundeswehr mit ihren Rekruten. Oder die Bundeswehr. Wenn das erlaubt ist, dann ist auch dann meine darf Ansicht. Gott das auch. Dann darf Gott darf eh schon mal alles, aber das dann erst insbesondere. Also, ich finde das tatsächlich insofern gar nicht fragwürdig zu sagen, man versucht diesen Weg auch noch zu erschließen. Ich finde die Art und Weise eher so ein bisschen, also weil das eben, wie gesagt. Aber wen spricht, weil das ist nämlich die Frage, okay, also wenn das Ziel ist, neue junge Menschen für die Kirche zu gewinnen, dann kriegst du das nicht hin, indem du Geld für jemanden ausgibst, der auf ihrem eigenen Kanal 1500 Abonnenten hat, weil du gewinnst ja mit keinen neuen Leute. Und mit dem Content, der sie macht, der ist ja schon so religiös geprägt, dass. Das ist vielleicht das, was du sagst. Du ziehst damit ja nur Leute an, die schon. Ja, wobei, also ich glaube, der Grundgedanke ist, sie hoffen, dass sie groß genug wird als Influencerin, dass sie tatsächlich als solche auch gilt. Also, dass sie halt auch, was weiß ich, du hast ja 100.000 Follower und das ist vielleicht so eine Sache, die noch am ehesten kritisch zu betrachten ist. Dadurch, dass diese Messages über Gott immer eher so unterschwellig passieren. Es ist ja auch viel, es ist ja gar nicht so, ey, Gott ist cool, sondern es ist eher so, hey, lebe deinen Tag so, als würde er dir gehören. So diese Postkartensprüche, die auch ein Sami Slimani ja immer absondert. Das ist ja erstmal nicht grundverkehrt, wenn dann aber so das Ganze den Schwenk bekommt, wo man sagt, so übrigens, bei der evangelischen Kirche, da kriegt ihr die Nutten 20 Cent billiger. Das kann ich euch sagen, Leute. Entschuldigung, falsches Beispiel. Da ist mir was mich ja brennend interessiert, ist, wie muss das als Werbung gekennzeichnet werden? Ist nicht alles, was du filmst, eine Schöpfung Gottes und es müsste deswegen eine Dauerwerbesendung für Gott sein? Okay, jetzt werden wir gerade polemisch. Ich glaube, eine Sache würde ich hier tatsächlich an dieser Stelle gerne erzählen. Ich bin nicht religiös, aber ich habe tatsächlich in meiner Jugend sehr viel Zeit in der evangelischen Kirche verbracht, weil ich als... Weil du die Oblaten so lecker fandest. Ja, und der Wein war kostenlos. Nein, ich habe tatsächlich als Jugendleiter in der evangelischen Jugend gearbeitet. Das war eines meiner großen Hobbys, neben den Podcasten und den Videospielen, weil diese Jugendgruppe da in Bayern, wo ich damals gelebt habe, so cool war. Also ich fand, dass ich aber als junger Konfirmand bin ich gerade umgezogen und bin dann in diese Konfirmandengruppe gekommen. Anders als in der Schule, wo es halt schon etablierte Cliquen gab, war das halt eine neue Gruppe. Und wir haben da eben Spaß gehabt zusammen, weil tatsächlich die Pfarrer, die da waren, eben nicht versucht haben, Religion uns in den Rachen runterzustopfen, sondern da ging es eher darum, wir haben zum Beispiel ganz viel auch zum Thema Drogen und Sex und so weiter geredet, weil das alles 13-, 14-jährige alten Jugendlichen waren. Das war eigentlich mehr ein Service der Jugendarbeit, so wie kriege ich junge Menschen dazu, sich respektvoll zu verhandeln, wie nutze ich die Sachen, die in der Bibel stehen, als Metapher für ein ethisches, moralisches Leben und wie haben wir auch vielleicht Spaß zusammen und zusammen Freundschaft zu haben, um vielleicht Leute, die in der Gesellschaft ausgeschlossen werden, irgendwelche gemobbten Kids oder sowas, mehr zu integrieren in diese Gruppe, die sich eben neu bildet, weil es eben nicht so eine klassische Schulgruppe ist, sondern eben in der Kirche am Wochenende, wo Leute auch einfach, wir haben super viel Spiele gespielt, wir sind rausgefahren auf den See, die evangelische Gemeinde hat da eine eigene Insel auf einem See, wo es immer so Zeltcamps gibt. Es gibt nichts Geileres als das. Überhaupt völlig unabhängig von der Kirche. Ich bin mitgefahren mit denen nach Tese mehrfach, was ja auch so ein sehr religiöser Ort ist, wo es auch überhaupt nicht um das Thema Religion ging, sondern eigentlich vielmehr um das Thema, wer bin ich und sich selbst zu finden. Mhm. Und Spiritualität natürlich auch zu einem gewissen Grad, aber eben wenig mit diesem Bibelkontext. Ich habe das ja dann in Amerika ganz anders erlebt. Und das, was ich in Amerika erlebt habe, das war dann danach. Das hat mich komplett vom Thema Kirche für alle Zeiten weggebracht, weil einfach da die Mentalität eine ganz andere ist. Da ist ja wirklich in Amerika ist es so, die Bibel muss wörtlich genommen werden und Homosexuelle sind eine Sünde und Leute, die sich scheiden lassen, gehören auf den Scheiterhaufen und Leute, die Muslime sind, müsste man sowieso alle abschießen, weil, keine Ahnung, weil die glauben an anderen Glauben. Also die, was ich da in Arkansas, Bibelbelt, Amerika erlebt habe, habe ich gedacht, also Kirche als Institution ist so gefährlich, ja, ja. Wenn es eben keine Leute dahinter gibt, die so denken, ja, wie man das. Das gilt ja für alle Religionen, wenn sie in den Händen von Fanatikern sind, die nicht wissen, wie man damit richtig umgeht. Und das ist eine Sache, da wäre ich dann auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, auch da, genauso wie bei einem Drogenkanal, muss man darüber reden, hat das was auf so einer Jugendplattform dann auch zu suchen, wenn man überhaupt von einer Jugendplattform reden kann. Aber was ich meine sozusagen, diese Jugendarbeit damals, und da sind auch ganz viele, die dann unsere Konfirmandengeneration waren, sind dann später auch wieder in die Jugendarbeit gegangen. Und viele, die in der Jugendarbeit waren, haben das über Jahre noch gemacht, bis ins Studium hinein und so weiter. Und ich glaube, es gibt kein cooleres Recruitment-Tool dafür, die Kirche für Jugendliche cool zu machen, als irgendwie eben solche lokalen Atmosphäre, anstatt jetzt auf YouTube einen Kanal aufzumachen. Ja, also klar, also trink doch noch einen Schluck. Ja. Ich habe tatsächlich überlebt. Bei mir in der Jugend war es ja so, ich bin ja in Berlin-Marzahn groß geworden und wir sind mit 11, und da lüge ich nicht, I shit you not, wir sind marodierend, klauend, saufend und rauchend im Alter von 11 um die Häuser gezogen. Und meine Eltern sind mit mir dann verzogen nach München, als ich 12 geworden bin. Und da war ich so einsam, dass ich irgendwann beschlossen hatte, mit einem der wenigen Schulkameraden, die ich damals ganz frisch kennengelernt hatte, die sind ja da alle weitestgehend kirchlich und oder christlich und sind dann auch in diesen Jugend, ne, es gibt halt von der Kirche dann so Jugendzentren. Und in eins bin ich dann regelmäßig mitgegangen, wo die neben der Kirche gab es so ein größeres Jugendhaus, wo dann die ganzen Jugendlichen sich nachmittags getroffen haben. Und das hat mir sehr geholfen, da Fuß zu fassen. Es hat mir aber auch sehr geholfen, ich fand das einfach dieses Miteinander, was da geschult wurde. Und da saß auch niemand da und hat gesagt, Kirche, Kirche, Kirche, J, J, J. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie gesagt, so, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn man sagt so, man macht jetzt Werbung für die Bundeswehr, weil man da unbedingt Leute ranholen möchte, die dafür begeistern will. Wie gesagt, dann ist es auch legitim, das auf YouTube zu machen. Bei den Rekruten haben sie aber wenigstens nicht so ein Ding gemacht, wo jemand sich hingesetzt hat, hallo, ich bin der Markus, das ist mein Life und übrigens, was ich voll gut finde, ist Panzer und Leute totschießen und ich erzähle euch jetzt heute in meinem Vlog, wie ich mal so losgehe auf den auf so eine Schuss-Area und ne, also es ist nicht dieses so tun, als wäre man hip und als wäre man Influencer und verstecken, dass man hier im Grunde eine Kampagne ist, statt wirklich einen tatsächlicher Kanal. Das ist das Verwerfliche daran, was ich finde. Und da finde ich, ist dann diese Grenze überschritten. Nichtsdestotrotz, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also bisher hat der Kanal 800 Abonnenten, vielleicht nach diesem Podcast ein, zwei mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das großartig aufgeht. Ich bin auch voll gespannt, wie sich der Kanal entwickelt, weil bisher scheint es mehr so ein persönlicher Kanal von einer Person zu sein, die halt dafür gecastet wurde, genau. Über ihr Leben. Und ihr Leben hat halt natürlich so ein bisschen Spiritualität und Gott. Es kann total sein, dass auch da wieder Recherche geht, dass Jana Highholder auf die evangelische Kirche losgegangen ist und dann auf Mediakraft und gesagt hat, ey, ich will diesen Kanal machen, weil das ist mein Life. Ich packe gerne Hörbücher aus und rede nebenbei über, wie schön alles ist. Wollt ihr nicht einfach die Kamera draufhalten? Und die dann gesagt haben, ja, klasse. Kann auch sein. Also wie gesagt, wir wissen es nicht. Ich bin gespannt, wie sich der Kanal entwickelt. Ich fand das nun mal ein interessantes Thema, weil ich eben den Effekt so schwierig einzuschätzen finde und mich frage, ob das wirklich die beste Investition meiner Kirchensteuer ist. Ich sollte vielleicht ich aus der Kirche keine. Austreten. Ja. Genau deswegen zahle ich keine. Es wäre ja fast so, als wenn ich ApoRed-Steuer zahlen würde. Das braucht auch keiner. Wir kommen noch zu einem Thema. Eigentlich haben wir noch zwei, aber wir machen erstmal das eine. Ist ein Gaming-Thema, und wobei es eher wieder auch in Richtung Influencer geht. Ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte. Es gibt ein Spiel namens Everspace. Das ist ein Weltraumtitel, entwickelt. Aus Deutschland? Hier in Deutschland, genau. Das Studio heißt Rockfish Games. Und der Head-Off von Rockfish Games hat letzte Woche auf einer Kundgebung. Ja, es ist Eine Konferenz von irgendeine Konferenz, ja. Hat Michael Schade darüber geredet. Ist geil, dass er Schade mit Nachnamen heißt. Über Influencer-Marketing. Weil das war seine Message. Schade, dass wir das gemacht haben. Und er nannte, das ging so ein bisschen durch die Gaming-Medien, dass er einen Streamer als fucking Idiot bezeichnet hat. Warum er das getan hat, erklärt er auch. Denn ihm wurde von dem, ich glaube, die haben mit dem zusammengearbeitet und ihm wurde dieser Streamer empfohlen. Sie haben eine Agentur beschäftigt und eigentlich muss man hier zu 100% die Agentur verantwortlich machen. Weder den Publisher noch den Streamer, obwohl der Streamer auch dumm ist in dem Fall. Mhm. Die haben eine Agentur beschäftigt, damit die denen einen Streamer ranholen, der halt eine Reichweite hat. Und der soll dann ihr Spiel spielen, in der Hoffnung, dass natürlich dann Leute das Spiel auch kaufen, weil sie es halt geil im Stream finden. So, die Agentur hat jemanden geholt. Es wird vermutet, Recherchegate, es ist nicht bestätigt, ist aber von niemandem bestätigt, also nicht nur von uns, dass es King Gothalion sein soll. Das ist ein bekannter Destiny-Streamer, den ich tatsächlich sogar auch ab und zu gucke. Ja, der hat fast 900.000 Follower auf. Genau, also das ist einer der größten Twitch-Streamer, der hat auch regelmäßig also zehntausende Zuschauer, ist also auf jeden Fall ein reichweitenstarker Typ und der hat gesagt, ey, ich streame euer Spiel. Eine Stunde kostet $5,000. Wow, also dazu erstmal wow. Ja, und aber wenn ihr es bucht, müsst ihr mindestens 2 Stunden buchen. Also es kostet mindestens $10,000, dass ich euer Spiel anfasse. Was halt echt krass ist. Also man überlegt, weil der hat ja keine Arbeit. Der muss das Spiel einmal installieren und dann muss es spielen. So, das ist 2 Stunden, $10,000. Das ist, also auch wenn es auf YouTube ähnliche Preisvorstellungen gibt, was die Reichweite angeht, ist das schon ziemlich krass. Und die Reichweite ist tatsächlich gar nicht so groß. Aber wir hatten das ja neulich schon bei Montana Black. Ich bin der Meinung, dass du aktuell als Gamer auf Twitch ungefähr das 10-fache von dem verdienst, was du auf YouTube verdienst mit der gleichen Reichweite. Also Twitch ist gerade, ist mega ab. Wir müssen diesen Kanal jetzt twitchen. Wir sollten eigentlich streamen. Ja. Und ja, auf jeden Fall hat er 10.000 € bekommen. So stellt sich aber raus, dieser liebe King Gothalion ist ein Streamer, der halt sonst Destiny spielt, ein Shooter. Und auch andere Shooter-Spiele. Ja. Beziehungsweise, wir wissen ja immer noch nicht, ob es er ist. Also, dieser genannte Streamer spielt sonst Shooter. Aber das ist bekannt. In der ursprünglichen Ansage von Michael Schade sagt er auch, dass es bei dem Streamer um einen Destiny 2-Streamer geht. Also, ach so, okay. Deswegen, die Leute, ich hatte bei Reddit nachgeforscht und da sagten die Leute, es klingt nach dem und sie können sich das auch vorstellen. Auch in der Vergangenheit wäre er durch sowas aufgefallen, denn nicht nur bei Everspace hätte er sowas gemacht. Denn was er tatsächlich macht, ist, dass er den laufenden Destiny-Stream unterbricht, sagt, so Leute, ich muss jetzt dieses Spiel hier spielen, gucken wir mal, was das ist und kommt halt gar nicht klar. Also ich glaube, es gibt ja so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite sagt man ja immer, Influencer-Marketing soll super authentisch sein. Und natürlich ist es authentisch, wenn er direkt von Anfang an sagt, ey Leute, wisst ihr was, ich habe überhaupt keinen Bock auf Sponsoring, aber ich muss das Geld kriegen, also mache ich jetzt hier so einen Scheiß, weil irgend so eine Firma mir Geld gibt. Ja. Aber wer braucht sowas? Also wer will als Werbetreibenden so jemanden? Und auch da muss ich als Zuschauer mich fragen, also wenn ich jetzt jemandem zugucke, der wirklich nur sagt so, ich will Geld, mach hier aber dafür jeden Scheiß, fände ich immer schwierig. Was man dazu sagen muss, Everspace ist nicht unbedingt ein schlechtes Spiel. Ne? Ja, das kann ich nicht bestätigen, soweit ich mit Weltraumtiteln nun jetzt gar nichts anfangen kann, aber und habe auch nichts darüber gehört. Aber wenn du dich hinstellst und sagst so, A, keine Lust und B, dann spielst du das und man merkt so, okay, dadurch, dass du noch nie dich mit solchen Art Spielen auseinandergesetzt hast und gerade Weltraumspiele, wenn sie dann auch in Richtung Simulator gehen, gehören zu den anspruchsvollsten Spielen, die du spielen kannst. Und er sagt das wohl auch im Stream und hat dann wohl gesagt so, ey, ich habe keinen Bock auf diese Art von Spiel und ich kenne mich damit noch nicht aus und hat sich wohl aber vorher damit noch nicht beschäftigt und es ging wohl tatsächlich darum, gar nicht Everspace an sich zu bewerten, sondern eine der Erweiterungen oder DLCs oder Updates, was weiß ich. Das heißt, sogar Content, für den nur den vorherigen Teil oder den vorherigen Content schon gespielt haben musst. Also ich würde da schon aber auch dann sagen, wenn du sagst, die Agentur hat Schuld, also er hat es auch angenommen und er weiß noch am ehesten, du pass auf, ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus, ich habe den Vorgänger nicht gespielt, das macht keinen Sinn. Das wäre dasselbe bei mir, auch ich werde ja regelmäßig für Sachen angefragt, wo ich dann sage, können wir machen, aber keine Ahnung. Also letztens erst wurde ich angefragt für Kingdom Come Deliverance. Da sollte ich ein Placement zu machen, wo ich gesagt habe, Leute, ich falle seit einem halben Jahr über dieses Spiel her auf Twitter. Wie sieht das aus, wenn ich da jetzt ein Placement zu mache, zu einem Spiel, mit dem ich mich nicht mal auseinandersetzen möchte? Aber dann lehnst du es halt ab. Ja, lehne ich es ab. Ja, genau. Genau, und das macht Sinn, ne? Und das, also du kannst auch, das machen ja so, wir haben das früher bei Giga, diese Fail-Plays gemacht, oder Hand of Blood macht das auch immer mal wieder, dass er so Simulatoren nimmt, für die du wirklich ein dickes Handbuch brauchst. Und wenn du das so ein bisschen ins Lächerliche ziehst, kannst du das machen, aber dann lässt du dich dafür nicht mit 10.000 Euro bezahlen. Ja. So, ne? Und ich verstehe den Michael Schade da, aber es ist ein Problem. Der hat sich dann natürlich in diesen 2 Stunden, die er es gespielt hat, so dumm in diesem Spiel angestellt und war so scheiße drin, natürlich auch so frustrierend zum Zugucken und wahrscheinlich auch für ihn zum Spielen, dass das keinen Spaß macht. Und du am Ende, er meinte so, sie sind wohl aus dem ersten Sektor gar nicht rausgekommen. Also er hat am Ende vom Spiel auch gar nichts gezeigt, weil er sich so dumm angestellt hat, dass er in 2 Stunden keinen Schritt vorwärts gekommen ist. Hat natürlich deswegen niemand gekauft, im Gegenteil. Wahrscheinlich eher nicht, weil die Leute alle dachten, oh Gott, ist dieses Spiel scheiße. Ja. Und die haben da 10.000 Euro für ausgegeben. Ne? Und das ist halt Influencer-Marketing aus der Hölle. Also so darf es halt nicht sein. Und das ist das, warum ich auch immer sage, diese Influencer-Blase, die wird irgendwann demnächst platzen. Weil ich immer mehr Leute Also ich glaube ja nicht, dass es eine Blase ist in dem Sinne von, es wird zu viel Geld investiert. Ich glaube, was das Problem ist. Es wird falsch investiert. Es wird falsch investiert. Ich glaube, es wird in Zukunft sogar noch mehr Geld investiert werden. Ich glaube, wo wir hin müssen, ist, dass Unternehmen eben mehr in-house die Kompetenzen aufbauen, welche YouTuber und Streamer gerade cool sind. Ja, was immer mehr passiert ist ja, es gibt ja jetzt schon den Switch, was früher passiert ist, dass jemand dich angefragt hat als Influencer und sagte, hey, hier hast du 10.000 Euro, mach mal das. Und das wird weniger. Also es gibt jetzt immer mehr Plattformen hier in Deutschland wie Buzzbird oder Reach Hero. Das sind so Plattformen, auf denen man sich als Influencer anmeldet. Und proaktiv bewirbt. Und dann bewirbt. Und da wird man häufig performancebasiert bezahlt. Sprich, je nachdem, wie viele Klicks dein Video macht, so viele gemessen an einem TKP, also einem 1.000er Kontaktpreis, so viel Geld kannst du dann bekommen. Ne? Nehmen wir mal an, du bekommst für 200.000 Klicks 12.000 Euro. Wenn dein Video mehr macht, ist es meistens gedeckelt, das ist nicht ganz so fair immer, aber wenn es weniger macht, bekommst du halt auch nur 6.000 Euro. Das ist dann für den Kunden auch fair. Und dann gibt es ja auch noch, die lassen sich dann ja gerne auch Analytics schicken und schauen dann tatsächlich mit irgendwelchen Links, die dann weiterführend sind auf ihre Produkte, wie viele Leute klicken denn dann wirklich. Und ich glaube, immer mehr wird das dazu führen, dass so jemand, ne, weil ich das in der Vergangenheit schon wieder, ich habe jetzt die Tage ein Video geguckt, das ist ein amerikanischer Kanal, dem ich folge, What Culture heißen die. Die machen eigentlich Top-10-Videos über Filme. Und zwar fast ausschließlich über Filme. Ich habe da noch nicht ein Gaming-Video gesehen. Und dieses Video startete mit so, hallo Leute, heute reden wir über, ich glaube, über Venom ging's oder irgendwas anderes mit Filmbezug oder den Predator. Und dann, bevor wir losgingen, es gibt dieses Handyspiel, Arena of Hustle, nicht? Und ich denke so, oh, echt jetzt? Das hat ja, welcher Werbetreibende hat sich gedacht, es wäre eine gute Idee, bei jemandem, der, bei den Jungs, die nie dieses Zeug machen, sowas unterzubringen. Obwohl, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, weil einige Leute sich bei mir unter einem Video beschwert hatten, dass der Werbetreibende keinen Bezug zum Inhalt des diesen Videos hat. Wir hatten es ja jetzt bei God of War jetzt zum Beispiel, ne? Elisha Marie Fabian Sigismund als Kratos schminkt oder das Malwanne mit ihm was macht, kann man auch fraglich finden, weil diese Kanäle sich da normalerweise miteinander auseinandersetzen. Ja, aber das finde ich nicht. Weil klar, wenn sie sich jetzt hinsetzen würden und sie würden ein Let's Play machen von dem Spiel, dann ja, weil dann ist der Content, macht keinen Sinn, aber sie schminken ja immer noch. Das ist in dem Moment, ist das eine Frage der Agentur, die es vermittelt, oder der Marke selber, wenn die das mitentscheidet, dass sie sagen, wir wollen unser Produkt, und Games werden ja von allen Menschen gezockt, auch von Leuten, die sich gerne schminken. Ja, das würde ich gar nicht anders, ne? Wollte genau, ich aber anders sagen. Ne, also deswegen, und was ich nur meine, wir wollen mal eine andere Zielgruppe ansprechen als mit all unserer anderer Werbung, wo unser Gaming-Trailer die ganze Zeit nur auf Gaming-Plattformen läuft. Deswegen gehen wir jetzt auch mal zu 2, 3 Mädels, die eine weibliche Zielgruppe haben, die vielleicht auch Bock haben auf God of War, und platzieren da unsere Werbung. Und deswegen, finde ich, muss Werbung gar nicht inhaltlich mit dem Kontext zu tun haben, weil das hat es im Fernsehen ja auch nicht. Ich sehe ja auch Radeberger Werbung und direkt danach einen Autospot und direkt danach Hip und direkt danach zum 100.000. Mal Lachen, Niesen, Blasenschwäche, obwohl ich nicht 60 bin. Ja, wobei die schon programmiert werden, ne? Das darfst du nicht vergessen. Also du siehst schon auch, dass in einem Actionfilm dann häufig männerlastigere Werbung läuft oder dass auch im Nachmittagsprogramm, genauso wie im Vormittagsprogramm, wo viel Kinderwerbung kommt, kommt im Nachmittagsprogramm sehr viel Werbung, die für Hausfrauen. Du hast natürlich immer ein Zielgruppentargeting, aber das hast du in dem Fall ja auch. Die sagen ja einfach für sich selber, unsere Zielgruppe sind in dem Fall Frauen. Ja, Aber in dem Fall ist es halt, reden wir über ein Placement bei jemandem, der über Filme redet. Du kannst natürlich auch sagen, pass auf, also die meisten Leute haben ein Handy und haben vielleicht Bock auf Spiele, auch wenn, weil, und gerade in der Filmzielgruppe ist da ein gewisser Überschnitt. Ja, also ich finde es trotzdem komisch, also gerade wie sie es auch rüberbringen, ne, weil es so super ist, ein Voice-Over-Kanal, wo Leute dann aus dem Off über Bilder und Filmszenen drüber sprechen, plötzlich steht da einer und will mir eine App erklären. Das ist so, ich habe diesen Typen noch nie gesehen. So, ja, gut. In diesem normalen, oder das ist so komisch. Es ist immer noch besser, als so gar keinen Bock zu haben. Aber das ist halt so ein typisches Ding in so einem Twitch-Livestream, ne? Also weil du in einem normalen Video würde keiner reinschneiden, wie er keinen Bock auf ein Spiel hat. In einem Livestream siehst du das halt schon. Und da wird sich zeigen, inwieweit das bei Twitch-Streams noch Schule machen wird oder wie welche Gelder da rumgehen oder wie sehr sich das professionalisieren wird. Also ich glaube, dass gerade bei Twitch oder beim Livestreaming generell da, das ist gerade auch noch neue offene Türen, die da eingestoßen werden. Ja, also ich finde diese Idee von Sponsored Streams generell so ein bisschen seltsam. Also wir zahlen jemandem Geld dafür, dass er unser Spiel spielt. Weil Spiele sind, finde ich, immer extrem Geschmackssache. Also es gibt also, ne, wenn ich entweder ich mag das Spiel, dann würde ich sowieso streamen, oder ich mag es nicht und dann streame ich es nicht. Das finde ich schwierig. Also ich finde da, beim Streaming sind eher solche Sachen wie, ey, guck mal, heute gesponsert von dieser Hardware-Komponente oder sowas, viel passender. So, wir hätten jetzt noch ein Thema, aber ich glaube, das können wir uns aufheben für die nächste Woche. Bei wie viel sind wir? Ich glaube, wir sind jetzt gut bei der Stunde, ja. Also fast. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach nächste Woche. Ja. Ja, und sagen jetzt erstmal tschüss. Wir weisen wie immer auf auf die leider ausverkaufte Live-Show fast hin. Ausverkaufte #Werbung. Also sie ist ausverkauft, wenn ihr jetzt Tickets holt. Es sind wirklich noch genauso viele Tickets da, wie ihr jetzt seid als Zuhörer, aber dann ist auch wirklich vorbei. Also greift zu, am 24.05. können wir uns dann live treffen. Wir lesen gemeinsam aus der neuen Woche mit unserem Gast da. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt demnächst mal bekannt geben. Den können wir bestimmt dann demnächst. Er reimt sich auf Ad. Nee, auf Blatt. Und damit tschüss.